Wir sind in Amsterdam, in der Marnixstraat, in dem alten düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Heibstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50 und verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt. Und als das Schlagzeug da plötzlich in seinem Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier de Gier, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. 10 Jahre jünger und Junggeselle. Den tadellosen blauen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert. Den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, würde die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leises Spielen ist die wahre Kunst. 2 ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Marnixstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. In Amsterdam passiert nie was. Die Katze des Brigadiers de Gier. Kriminalhörspiel nach 2 Kurzgeschichten von Jan-Willem van de Wetering. Bearbeitung und Regie Peter Michel Ladiges. Findest du nicht auch, dass in Amsterdam nie was passiert? Ehe der Adjutant antworten konnte, klingelte das Telefon. Der Brigadier nahm ab. So. Ein Schuss in der Nacht. Heibstra lächelte. Es war ein so ruhiger Abend gewesen. Aber sicher, wir sind schon unterwegs. Und wohin geht's diesmal? De Gier streifte seine Jacke über. Ein Schuss in der Nacht, das ist immer eine merkwürdige Sache. De Gier stellte sich vor den Spiegel neben der Tür und ordnete seinen Seidenschal. Darf ich auch mal? Heibstra hob den linken Arm und versuchte, die Falte unter seiner Achsel glatt zu streichen. Meine Jacke ist noch mehr verbeult. Die Pistole ist viel zu groß. Im Aufzug meckerte De Gier immer noch über die zu große Pistole. Na, du hast ja recht. Die Aufzugstür öffnete sich und gab den Blick frei auf einen blitzblanken Gang, auf dem ihnen eine Politesse mit langen Beinen und wippendem Busen entgegenschwebte. Tag, Rinus. Heibstra betrachtete ihre lilafarbenen Lippen. Hallo, Sian. Heibstra und De Gier gingen zum Parkplatz hinüber. Sian? Wieso heißt sie nicht Jeanne? Oder Jeanette? Wohin geht's denn überhaupt? Sie zwängten sich in ihren alten Volkswagen und De Gier fuhr los. Sie heißt Sian. S-J-A-A-N. Einwandfreier niederländischer Name. Naja, sie ist ja auch ein ebenso einwandfreies niederländisches Mädchen. Übrigens, wir fahren nach Böltenverlag. An der ersten Ampel machte es doch hier wie die Radfahrer und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Heibstra fummelte an der Zellophanverpackung einer Zigarre herum. Ein Schuss in der Nacht in Böltenverlag. Am Auborg. An der Villa. Schicke Gegend. Und Sian? De Gier musste sich konzentrieren, denn er fuhr über den Rand des Bürgersteigs und außerdem viel zu schnell. Wieso ist Jan? Du sagst, sie sei ein einwandfreies Mädchen. Woher willst du das wissen? Die Ampel am Konzertgebäude war wieder rot und De Gier fuhr hinter der Straßenbahn her. Na, ich nehme einfach mal zu ihren Gunsten an, dass sie so ist. Aber vielleicht will sie es nicht mal beweisen. Schau mal da. Ein Streifenwagen folgte ihnen mit Blaulicht und heulender Sirene. Heibstra zog an seiner Zigarre. Kümmer dich nicht drum. Heibstra blickte auf den Tachometer und nickte. Der Streifenwagen fuhr jetzt neben ihnen. Doch hier bremste. Der Streifenwagen hielt vor ihnen und die beiden Polizisten sprangen heraus. Sieh mal, wen wir da haben. Die beiden Polizisten waren Ketchup und Karate. 2 jüngere Kollegen aus dem Revier im Viertel um den Bahnhof, die man versetzt hatte, damit sie über den Begriff der Verhältnismäßigkeit der Mittel nachdenken sollten. Mann, Sie sind doch hier nicht auf der Rennbahn. Außerdem haben Sie nicht angehalten, als wir Sie dazu aufforderten. Sind Sie blind oder betrunken oder beides? Hallo, Karate. Kripo? Mensch, Ketchup, ich glaube, ich werde verrückt. Hallo, Ketchup. Hallo, ihr beiden. Hallo Adjutant. Hallo Brigadier. Was für ein Zufall. Sag mal, was treibt ihr eigentlich hier in dieser feinen Gegend? Wir sollten ein bisschen zur Ruhe kommen. Nach all dem Stress. Sollen wir mitfahren? Habt ihr was Interessantes? Also meinetwegen könnt ihr mitfahren, wenn ihr bloß nicht wieder so viel Radau macht. Muss hier ganz in der Nähe sein. Auborg, wo ist das eigentlich genau? Ketchup und Karate fuhren mit dem Streifenwagen voraus. Die angegebene Anschrift war in einer kleinen Allee mit Bungalows zu beiden Seiten. Auf der Straße stand eine Frau und winkte aufgeregt mit beiden Armen. Warum hat es denn so lange gedauert? Wenig später schlug De Geer mit seiner Pistole gegen eine Scheibe. Aber einbrechen dürft ihr hier in dieser Gegend nicht. Immer mit der Ruhe. Leck mich. Ich habe durchs Hinterfenster gesehen. Da liegt eine Frau auf dem Bett. Ist nackt und blutet. Karate brachte einen großen Stein. Darf ich mal? Die Scheibe zerbarst in zahllose Splitter. Das hätten wir. Reibstra starrte entsetzt die Leiche an. Sian. Wie bitte? Sie sieht dieser Sian so ähnlich. Geh lieber raus, Rines, der Anblick wirft dich sonst um. De Geer sah sich anderweitig um. Selbstmord, seht ihr? Sie hat die Pistole noch in der Hand. Aha. Genau durch die Schläfe. Aber warum hat sie sich dann nackt ausgezogen? Soll ich anrufen? Ich kenne die Nummer auswendig. Was für ein Luxus. Alles Leder und Samt. Guck mal da, Gemälde von Karel Appel. Und hier die gesammelten Werke von Simon Westeik. Mein Bruder hat auch sowas in Leder. 50 Bände, 50 Gulden pro Stück. Welch ein Betrag für Bücher. Doch hier kam wieder herein. Das Haus dürfte gut 1 Million gekostet haben. Meinst du nicht auch hier? In der Garage steht ein ausgebranntes Auto. Luxusmodell. Camaro nehme ich an oder Corvette. So ein langes, windschlüpfriges Modell. Chevrolet liefert solche Wagen für die oberen 10.000. Dann kamen die Experten, nahmen alles unter die Lupe und packten Beweismittel ein. Sechs Stunden später fuhren Reibstra und De Geer wieder zur Hauptwache zurück. Was wissen wir jetzt? Die Stadt war still, nur die Vögel zwitscherten. Dass diese Frau mausetot ist. Und der Arzt konnte sich ebenso wenig ein rechtes Bild machen wie die Daktyloskopen. De Geer hob einen Finger. Der Arzt meint, dass die Tote unter Drogeneinfluss stand. De Geer hob noch einen Finger. Die Daktyloskopen haben ihre Hand untersucht. Sie soll nicht geschossen haben. Tu mir einen Gefallen und behalt beide Hände am Steuer, ja? Hätte sie geschossen, dann hätte sich die Paste verfärbt, die sie auf die Hand gerieben haben. Wenn die Ermordete nicht geschossen hat, dann hat es jemand anders getan. Der Mörder schoss und drückte anschließend die Pistole in die Hand des Opfers. Warum hat sie sich denn ganz ausgezogen? Hatte sie Geschlechtsverkehr mit dem Mörder? Der Arzt konnte das nicht feststellen. Das ist doch wieder mal ein herrliches Verbrechen. Was bin ich froh, dass ich bei der Polizei arbeite. Sie lag so entspannt da in ihrer wunderschönen Nacktheit. Deshalb fand auch kein Kampf statt, weißt du? Ob sie wohl betäubt war? Dasselbe fragte 6 Stunden später Reibstra den Pathologen in dem Raum, wo die Obduktion stattfinden sollte. Das weiß ich noch nicht. Die Obduktion wird uns wohl über das Wie und Was Auskunft geben. Ich habe sie ja noch nie gesehen. Können Sie den Anblick ertragen? Ich muss schneiden, stechen, sägen. Mein Kollege verträgt das nicht. Mir ist es eigentlich auch zuwider, aber wir müssen trotzdem da bleiben. Der Inspektor hat seinen freien Tag und der Kommissar fühlt sich nicht wohl. Also fangen Sie schon an. Ich rufe mal bei der Observierung an, ob die was über die junge Dame wissen und sehe mir dann draußen ein bisschen die Gräber an. Das kann ich nur selten und heute so schönes Wetter und es kommt auch nicht oft vor. Reibstra sah zu, wie der Arzt im Operationskittel die Einschnitte machte. Leber, leicht vergrößert, verfärbt. Ohne aufzublicken, vermerkte der Schreiber die Angaben. Der Pathologe zertrennte die Leber in Scheiben und nannte Farben. Also Leber esse ich bestimmt nicht mehr. Alles, was nicht gebraucht wurde, kam zum Schluss wieder in die Leiche zurück und schließlich sah Cora Fischer fast wieder aus wie zuvor. Und? Der Pathologe wusch sich die Hände. Noch ein bisschen früh. Aber gespritzt hat sie wohl nicht. Dagegen scheint sie geschnupft zu haben. Und außerdem hat sie getrunken. Geraucht hat sie auch zu viel. Und Rauchen ist nochmal ungesund, das wissen Sie ja. Sie war eine schöne Frau. Doch hier erwartete Chreibstra draußen zwischen den Gräbern im herrlichen Sonnenschein. Und? Also Sie wissen es noch nicht mit Sicherheit, aber jedenfalls hatte sie Alkohol im Blut. Und darin, also im Alkohol oder im Blut, war ein Schlafmittel. Sie werden das noch rausfinden, aber so wird es wohl gewesen sein. Wunderbar hier draußen, ne? Ich habe 3 Amseln gesehen und eine Krähe. Meisen übrigens auch und sogar eine Elster. Und dann habe ich einen Mann mit einer Sonnenbrille gesehen, der einen Motorradsturzhelm unter den Arm geklemmt hatte. Offensichtlich war er mal Boxer, denn er hat eine schiefe Nase. Und da fährt er gerade weg. Mit seiner dicken Maschine. Mensch, der muss ja über 2 Meter lang sein. Was wollte der hier? Das weiß ich nicht. Aber er hat mich eine ganze Weile nachdenklich angesehen. Als sie in ihr Büro zurückkamen, lag schon ein Bericht der Observation vor. Cora Fischer war bekannt. Das klingt ja interessant. Cora Fischer hatte einen Liebhaber. Er hieß Flaim Weber. Ihm gehörte die teure Villa in Auborg. Der Mann war ungewöhnlich reich, obwohl er weder Rechtsanwalt noch Zahnarzt war. Nicht einmal Steuerberater war er. Er war einfach reich, weil er private Spielhöllen und ein Jatzcafé in Nordwijk besaß. Aber er hatte noch nie mit der Polizei zu tun. Er zahlte kaum Steuern, weil er die Hypothekenzinsen von seinem Einkommen absetzen konnte. Der Mercedes-Automatik, mit dem er seine 150 Kilo Lebendgewicht bewegte, war auf den Namen einer ausländischen Firma angemeldet. Er war ein Gauner, ein Typ aus der Unterwelt, ein Betrüger und ein Lump. Mit unserer Polizeiwaffe, der FN-765, da könnten wir nicht mal totschießen. Denn die Kugeln würden in seinem Fett stecken bleiben. Im Übrigen machte er unauffällige Bordellbesuche, hatte große Schlappohren und seit einem Jahr eine neue Mätresse, eine gewisse Cora Fischer, ehemaliges Malermodell und Spitzenstar in den Kreisen von Kunst und Kultur. Wo die das alles wieder herhaben? Als der berühmte Maler von dem Spitzenmodell nichts mehr wissen wollte, hatte Flaim Weber sie übernommen. Sie wurde Geschäftsführerin in seinem Jatzcafé und tauchte auch in den illegalen Spielhöllen auf. Tja, das ist eben Observierung. Sie baten Flaim Weber zu einem Gespräch ins Büro und 4 Stunden später saß er ihnen gegenüber. Auf ihre Fragen antwortete er desinteressiert. Mein Herr Weber, nun hören Sie mir mal genau zu. Es gibt da ein paar Tatsachen, die nicht zu leugnen sind. Und eine dieser Tatsachen ist, dass Sie einen zweifelhaften Ruf haben. Ihre Spielhöllen und das Jatzcafé sind ebenso zweifelhafte Stätten. Und Sie sind als Betrüger und als Rauschgiftdealer bekannt. Tatsachen müssen als solche bewiesen werden. Bis jetzt habt ihr mir noch nichts nachweisen können. Und das liegt einfach daran, dass es in meinen Betrieben keinen Drogenvorrat gibt. Also, was wollen Sie jetzt? Ich will Ihnen mal erzählen, dass Sie ein ganz ausgekochter Halunke sind, eine Eiterbeule unserer Gesellschaft. Aber lassen wir das einstweilen dahingestellt sein. Tatsache ist jedenfalls. Doch hier hob einen Finger. Dass wir Ihre Freundin auf Ihrem Bett gefunden haben. Und eine weitere Tatsache ist... Doch hier hob noch einen Finger. ...dass sie ermordet wurde. Flaim Weber lachte und zeigte seine Goldzähne. Ach was. Wie kommen Sie denn darauf? Technik. Sie hat sich nicht selbst erschossen. In ihrem Körper wurde ein Schlafmittel gefunden. Flaim Weber strich sich über das Toupet. Ich weiß, ich weiß. Cora nahm ein Schlafmittel. Das macht sie öfters, weil sie ein nervöser Typ ist. Und sie machte sich Gedanken, Weiberlaune, ob ich sie liebte, ob ich sie nicht liebte. Und weil ich in Nordwijk war, in meinem Café, mit Yvette. Yvette ist nämlich viel schöner als Cora, auch jünger. Tja, Abwechslung, die braucht ein Mann nun mal. De Rier schlug in einer plötzlichen Wut mit der flachen Hand auf den Tisch. Flaim Weber erhob sich. De Rier kochte im Innern, aber er blieb ruhig. Setzen Sie sich wieder hin, Ritter Blaubart. Wenn Sie rausgehen, dann werden Sie vor der Tür verhaftet. Denn wir wissen mehr, als Sie glauben. Außerdem schließen wir Ihre Spielhöllen. Flaim Weber ließ sich wieder auf den Stuhl sinken. Unsinn. In meinen Spielsälen wird Blackjack gespielt. Das ist erlaubt. Aber wenn Sie noch ein bisschen weiter schimpfen wollen, meinethalben. Ich bin gar nicht zu Hause gewesen. Das kann ich beweisen. Sie wissen ja, was geschehen ist. Was geschehen ist, war Folgendes. Zuerst waren Sie stolz auf Cora. Sie war schön und bekannt. Sie haben ja das Haus zur Verfügung gestellt. Und sie durfte in ihrem Jatz-Café sitzen, weil sie anziehend auf das Publikum wirkte. Das war Cora. Die Cora. Sie haben ihr ein Luxusauto gekauft, den Camaro, Kleider, Juwelen. Sie haben ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Aber dann wurde die Sache langweilig. Und Cora hing ihnen auf der Pelle. Kostete bloß noch Geld. Ihr Geld. Aber sie sind ja Geschäftsmann. Und sie suchen immer nach einer Gegenleistung. Was verloren geht, muss wieder reinkommen. Wodurch? Also? Flamweber hob die Hände und der Lack auf seinen Nägeln spiegelte das Sonnenlicht der Fenster. Um Himmels Willen, das ist doch Blödsinn. Keine Spur, die reine Wahrheit ist das. Welche Aufgabe hatte Cora? Sie musste Kurier spielen. Der Camaro pendelte über die Grenze und zurück mit einem Päckchen Kokain oder Heroin. Vielleicht versteckte sie es im Höschen oder im BH, wer weiß. Eine Frau wie Cora kommt überall durch. Aber dann wollte sie aufhören. Ach nein. Und warum? Ach, spielen Sie doch kein Theater. Sie schwitzen ja. Merken Sie das nicht? Mann, und wie Sie schwitzen. Ihre Augen zucken nervös. Was machen Sie denn mit den Händen? Sie zupfen am Pullover rum. Fühlen Sie sich ertappt? Sie wollte aufhören, sage ich Ihnen. Cora war zwar schön, aber nicht dumm. Eigentlich war sie ein ganz nettes Mädchen. Wevers Fett geriet ins Schwanken. Die und nett? Anspruchsvoll war sie, hysterisch. Wollte immer nur im Mittelpunkt stehen. Doch hier rührte in seinem Café und es wurde still im Zimmer. Verhör beendet? Noch nicht. Und dann haben sie ihr Auto verbrannt. Das ist ein paar Nächte her. Die Feuerwehr kam. Das schöne Auto, auf das sie so stolz war. Weg damit. Versichert war es ja. Aber damit hatte sie nichts zu tun. Sie würden ihr kein neues kaufen. Und dann haben sie noch mal ein ernstes Wort mit ihr geregelt. Angenommen. Der Einfachheit halber einmal angenommen, dass ich alles so abgespielt hätte. Es war nicht so, aber egal. Ich habe sie doch nicht ermordet, denn ich war ja gar nicht da. Ja, sie war nicht da, aber ihre rechte Hand war da. Ein großer Kerl, noch größer als sie. Und mit einer guten Figur, nicht so wie sie. Und mit einem winzigen Programm im Kopf, in einem silberfarbenen Auto. Er fährt übrigens auch Motorrad, falls Sie es nicht wissen sollten. Weber erhob sich wieder. Jetzt gehe ich. Ihr Gequatsche kotzt mich an. Ich habe unten noch einen Strafzettel zu bezahlen, dann hält mich hier nichts mehr. Wiedersehen, meine Herren. Weber stapfte hinaus und schloss geräuschvoll die Tür hinter sich. Du kannst ja nicht einfach behaupten, dass es dieser Motorradfahrer war. Doch. Wie kommst du darauf? Weil ich es gespürt habe. Dieser Mann war kein Friedhofsbesucher. Dieser Mann ist ein Mörder. Auch eine Art von Künstler. Oder vielleicht ist er krank. Dann leidet er an einer tiefen, verwurzelten Perversion. Vielleicht hat er in seinem ganzen Leben noch nie eine so schöne Frau in Händen gehabt. Sie war nackt, hat sie gepackt und dann hat er sie ermordet. Und mit dem Mord entstand zwischen ihnen ein Band, das ihn hinter ihr herzog. Zum Leichenhaus, zu mir, dem Arm der Justiz. Ich bin hier der Engel des Lichts. Er ist der Teufel der Finsternis. Na. Und ich hatte recht. Was hast du doch gesehen? Reibstra zerdrückte seine halbgerauchte Zigarre. Sie gingen in die Kantine und Dachir bestellte Kaffee und Kuchen. Hallo, Sian. Darf ich mich zu euch setzen? Reibstra nickte und Dachir schob ihr einen Stuhl hin. Sian lächelte, während sie den Stuhl zurückschob und die Beine übereinander schlug. Du hast hübsche Beine. Schade, dass ich kein Porträtmaler bin. Dann würde ich dich bitten, mir Modell zu stehen. 4 Stunden später klingelte es bei Dachir. Der Brigadier legte sein Buch hin, setzte seine Katze behutsam auf den Stuhl und öffnete. Abend. Ich heiße Fred. Fred setzte sich auf den Stuhl, auf dem die Katze saß. Sie konnte sich gerade noch mit einem großen Sprung retten. Da hat meine Katze gesessen. Scheiß Katze. So? Also hören Sie. Ich habe Sie heute Mittag in den Gräbern gesehen. Sie sind ein Bulle, ein Polyp. Aber Sie sehen gut aus. Ich möchte mich ganz gerne mal mit Ihnen prügeln. So. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Ich bringe Ihnen Geld. Hier. Fred legte einen Briefumschlag auf den Tisch. Und was ist drin? 10 Riesen. Später kriegen Sie noch mehr. Aber dann müssen Sie auch was dafür tun. Jetzt noch nicht. Das ist einfach ein Geschenk. Sie brauchen auch nicht etwas nicht zu tun, denn Sie können ja gar nichts tun. Keine Beweise. Aber das wussten Sie ja schon. Sie sagen mir nichts Neues. Sie sind ein Polyp. Und Polypen sind für Geld zu haben. Sie sind ein guter Polyp und deshalb bringe ich gleich einen größeren Betrag. Die anderen Polypen, die mit uns arbeiten, sind kleine Fische. Die geben uns höchstens mal einen Tipp. Aber so einen schönen, großen Polypen wie dich, den haben wir noch nie. So? Ja. Tachir zündete sich eine Zigarette an. Kann ich auch eine haben? Nee, du bist ja unerwünscht, Mann. Vielleicht will ich das Geld gar nicht haben. Vielleicht schieße ich nachher auch mal auf dich. Prügeln will ich mich nicht mit dir. Denn die Wohnung ist ein bisschen klein und ich möchte hier keine Scherben haben. Wenn wir uns prügeln, Polyp, dann bist du ebenso kaputt wie dein ganzer Plunder hier. Der Chef ist ganz schön sauer. Du hast ihn schlecht behandelt. Ganz übel. Das mag der Chef nicht. Deswegen hast du überhaupt keine Wahl. Du arbeitest für uns und bekommst dafür Geld. Und wenn du das nicht machen willst, dann machen wir was. Was zum Beispiel? Dachirs Katze streifte an Freds Bein entlang. Der ergriff sie und drehte sie um. In seiner Hand sprang ein Messer auf. Die Messerspitze kraulte das Kinn der Katze. Scheiß Katze. Ich könnte sie jetzt aufschneiden. Genau wie sie heute mit der Cora aufgeschnitten haben. Bloß würde ich sie nicht wieder zunähen. Ich lasse sie offen hier auf dem Tisch liegen. Das wäre aber gar nicht nett. Fred ließ die Katze fallen. Nein, jetzt noch nicht. Aber später mache ich das, wenn du nicht parierst. Ich murkse die Katze ab. Und deine alte Mutter. Und jeden, den du magst. Und wenn ich keine Zeit dafür habe, dann macht es ein anderer. Der Chef hat ungeheuer viel Geld. Der kann alles kaufen. Und jeden. Tatsächlich. Fred hob den Umschlag auf und warf ihn wieder auf den Tisch. Hier, für den Urlaub. Du kriegst da ab und zu mal Urlaub, oder? Ja. Na, sieh mal an. Fred stand auf. Tja, dann werde ich jetzt mal gehen. Dachir schloss hinter Fred die Wohnungstür, dann wartete er, bis er den Aufzug summen hörte. Er war schneller draußen vor dem Haus als der Lift unten. Fred kam heraus und ging auf sein Auto zu. Psst. Fred drehte sich um, als er Dachirs Zischen hörte und ging breitbeinig in Stellung, die Arme angewinkelt. Nicht hier, hier geht's nicht. Drüben auf der anderen Seite im Park. Du willst dich mit mir prügeln? Du spinnst wohl. Ich will mal sehen, ob du nur ein Maulheld bist. Es war schon spät, der Himmel wolkenlos und der Mond schien. Der Park war menschenleer. Hast du denn gar keine Angst, Polyp? Doch hier lief gemächlich neben Fred her und hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt. Er hatte den schwarzen Judo-Gürtel und Fred war Karate-Sportler. Er konnte Backsteine mit der Handkante entzweischlagen. Ich werde dich auseinandernehmen, aber nicht vollständig. Der Chef meint, dass man mit einem Warnschuss manchmal mehr erreicht. Doch hier grinste. Was findest du daran so komisch? Dass ich keinen Warnschuss abgebe. Dachir schlug und trat gleichzeitig zu. Der Tritt traf Freds Schienbein und der Schlag seinen Magen. Fred wankte. Dachirs rechter Arm umfasste Freds Bauch und da lag Fred schon am Boden. Hey. Dachir kniete über ihm. Zweimal schlug seine Faust auf Freds Augen, dann knallte seine Handkante auf Freds Nase. Freds Brust entrang sich ein Seufzer. Dachir stand auf und rannte nach Hause. Dort nahm er das Telefon und wählte eine Nummer. Rotes Kreuz? Im Amstelpark liegt ein Mann. Er ist bewusstlos, zusammengeschlagen. Auf der Höhe Necherode Weg. Haben Sie schon die Polizei benachrichtigt? Nein, denn die kennen meine Stimme. Danach rief er bei seinem Kollegen Cardoso an, damit dieser seine Katze kurze Zeit in Pflege nehme. Der nächste Tag brachte zunächst nichts Neues. Am Abend wurden Reibstra und Dachir von der Abteilung Rauschgift gebeten, eine Arbeit zu übernehmen, die auch in Verbindung mit dem Fall Weber stehen könnte. So saßen sie jetzt also in ihrem Volkswagen am Brauersplan gegenüber dem Konzertgebäude und warteten. Der Abend war schon vorüber und jetzt sollte es Nacht werden. Was treiben wir eigentlich hier? Wir warten auf die Heroinhändler, Adjutant. Und wann kommen die? Das wissen wir nicht. Und wie sehen sie aus? Das wissen wir auch nicht. Sie verfielen wieder in Schweigen. Der Tipp stammt von der Observierung und ist deshalb geheim und nicht mal sicher. Ein Polyp, hübscher Junge wie ich, einer, der sich unauffällig benehmen kann und das auch in höheren Kreisen, hat in einem Bordell der Branche, wahrscheinlich auf dem Klo oder beim Vögeln auf Staatskosten, gehört, dass heute Heroin geliefert werden soll, und zwar hier. Na und? Tja. Reibstra ließ Zigarrenasche auf seinen Streifenanzug fallen. Soll ich dir mal was sagen? Die haben uns auf den Arm genommen. Ja, nicht zum ersten Mal. Tolle Frau. Wo? Da. Die mit der Sommerjacke, mit dem blauen Schal und den blauen Schuhen. Die Flan, schade. Obwohl heulende Frauen zuweilen auch ihren Reiz haben. Sie flennt aber nur ein ganz kleines bisschen. Und das ist ja nicht verboten. Uns geht es jedenfalls nichts an. Sieh mal da. Ein Handkarren mit Lumpen. Und unbeleuchtet, das ist verboten. Er stellt den Karren gerade ab. Wenn er parkt, braucht er keine Lampe. Ich kenne ihn übrigens. Das ist Blauer Pietje, der letzte Lumpenhändler unserer Stadt. Der säuft Spiritus. Trier ordnete den Seidenschal unter seiner Jeansjacke. Also wenn du mich da unterbrichst, dann höre ich auf. Schon gut. Guck mal da. Da geht ein Mann mit einem Päckchen. Ob da wohl Heroin drin ist? Ach Quatsch, ist ein Geschenk für seine Frau. Seine Alte hat sicher Geburtstag. Erzähl weiter. Min hieß sie, die Frau vom Blaue Pitje. Und sie hatte sich den Tripper geholt. Und das hat sie angezeigt? Ja, es gehörte zur Anzeige. Der Nachbar hatte sie angesteckt und Blaue Pitje hat ihn dann auch bekommen. Und guck dir das an. Ein feiner Herr. Und er belästigt unsere blaue Jungfer. Bloß weil sie flennt. Soll ich den fragen, was er in dem Päckchen hat? Mann, zieh Leine. Jetzt geht er. Hat er das Päckchen noch? Ja. Hat er das Päckchen vielleicht mit dem anderen vertauscht, was die Frau bei sich hatte? Nein, ich habe aufgepasst. Ich kann von hier aus nicht viel erkennen. Unsere Jungfer schluchzt immer noch und außerdem bleibt sie da stehen. Was mag das arme Kind doch bloß haben? Aus dem Lautsprecher unter dem Armaturenbrett kam die Stimme der Zentrale. Die 14-6. Reibstra zog das Mikrofon heraus. Ja, was gibt's? Hier ist die 14-6. Fahr doch mal zur Hauptwache an der Elendskracht. Da haben die Kollegen Ärger mit dem Mann. Bin schon unterwegs. Ja, das Heroin? Ach, das kann warten, bis wir zurückkommen. Also, ab geht die Post. Am Eingang zur Wache lehnte ein hünenhafter Mann. Die beiden Polizisten drinnen saßen da und machten ratlose Gesichter. Was für Probleme habt ihr denn? Ja, wir sitzen hier an der Eingangstür. Und der Mann ist betrunken. Wenn wir ihn festnehmen, dann passt niemand mehr auf den Eingang auf. Ja, aber ihr seid doch zu zweit. Wenn du ihn festnimmst, dann bewacht dein Kollege den Eingang so lange. Aber der lässt sich nicht festnehmen. Gewaltanwendung ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Das hast du bei der Ausbildung wohl zu hören bekommen. Der ist mir viel zu groß. Der Mann war tatsächlich ein Goliath, 2 Meter lang und mit ausladenden Schultern. Er war gut gekleidet und schwankte wie eine Fichte im Sturm, während er sich mit einer Hand am Türpfosten festhielt. Bist du auch von der Polizei? Brigadier dich hier, wenn es Ihnen recht ist. Du bist mir schon recht. Denn wenn du mir nicht recht wärst, dann würde ich dich quetschen. Ich habe heute Abend jemanden umgebracht. Und jetzt will ich verhaftet werden. Ich gehöre ins Kittchen. Reibstra wandte sich an den Polizisten, der am Schreibtisch saß. Also, was ist nun los? Dieser Herr hat überhaupt niemanden umgebracht. Doch, ich... Angeblich hat er mit dem Auto einen tödlichen Unfall verursacht. Auf dem Brauersplan, aber das ist natürlich Quatsch. Wann? Tja, wir sind schon seit einer Stunde mit ihm zugange, aber wir kommen einfach nicht weiter. Ich kann ja auch nicht weg von hier, um nachzusehen. Und dann wäre die Hauptwache nicht mehr bewacht. Reibstra atmete tief durch. Lieber Kollege, auf der Schule haben wir doch mal zählen gelernt. Und wenn ich nicht alles wieder verlernt habe, dann seid ihr doch zu zweit. Ich weiß ja nicht, wie er das bei der Kripo macht, Adjutant, aber wir Uniformierten arbeiten immer zu zweit. Mein Kamerad und ich, wir haben Zusammendienst und so lange müssen wir auch zusammenbleiben. Reibstra langweilte das alles. Genug jetzt. Ich werde den Mann verhaften und zum Zellenblock bringen. Der Adjutant wandte sich dem großen Mann zu. Meneer? Ja? Sie sind verhaftet. Wegen Hausfriedensbruchs. Nein, ich habe... Wollen Sie mir zu Ihrer Zelle folgen? Der Mann verschluckte sich. Mitkommen. Der Mann ballte seine rechte Hand zur Faust. Dann betrachtete er die Faust prüfend. Na los, ein bisschen Dalli. Die Faust donnerte gegen Kreibstras Kinn und der knallte lang hin. Der Chir sprang hinzu. Er schlug den Arm des Mannes nach oben und zog ihn gleich darauf auf dessen Rücken. Dann ergriff er den anderen Arm und in Sekundenschnelle klickten die Handschellen. Er schob den Mann dem einen Polizisten zu. Übernimm ihn. Dann kniete er sich neben Kreibstra. Geht's wieder? Kreibstra schloss die Augen. Krankenwagen! Der Polizist am Schreibtisch nahm den Hörer auf. Hallo? Ein Krankenwagen. Schnell! Es eilt! Der Mann holte zu einem Fußtritt aus, aber der Chir sah den Tritt kommen. Er wich aus und fasste den Fuß, um ihn nach vorn zu ziehen. Der Mann schlug mit einem dumpfen Fall zu Boden. Man bringt ihn endlich in die Zelle. Oder muss ich das machen? Ich möchte lieber so lange beim Adjutanten bleiben. Die beiden Polizisten schleppten den Verhafteten weg. Draußen heulte eine Sirene. Der Chir öffnete die Tür. Guten Abend. Ihr habt doch wohl hoffentlich keinen zusammengeschlagen. Kollege von mir, fasst ihn bitte vorsichtig an. Er ist mein Freund. Ja, ja, wir sind immer vorsichtig. Komm, Kumpel, fass an. Kreibstra öffnete die Augen. Und machen Sie sich doch nicht so schwer. Sie sind nämlich ein ganz schöner Brocken. Ich mach mich nicht schwer. Ich war nur einen Augenblick weggetreten. Aber jetzt bin ich wieder voll da. Wo ist der Kerl doch hier? Der ist schon in seiner Zelle. Und du gehst jetzt schön mit zum Onkel Doktor? Nein. Los, nimm den einfach mit. Die Sanitäter setzten die Bahre ab. Also so geht's nicht. Nicht, wenn sich der Patient weigert. Der Chir hielt dem Sanitäter, der das gesagt hatte, die geballte Faust unter die Nase. Los, ihr nehmt ihn jetzt mit. Dann hielt der Kreibstra die Faust unter die Nase. Und du gehst mit ihnen. Du bist mit dem Kopf auf den Boden geschlagen. Und ich will wissen, ob du davon nicht eine Gehirnerschütterung abbekommen hast. Wenn es nicht so ist, kannst du zurückkommen. Wer von euch beiden ist denn der Ranghöchste? Er. Aber ich bin der Stärkere. Ich habe den schwarzen Judo-Gürtel. Komm, Kumpel, wir ziehen Leine. Die beiden Sanitäter trugen Kreibstra hinaus und die beiden Polizisten kamen wieder zurück. So, dann gehe ich auch. Angenehmen Dienst weiterhin. Wenig später saß er wieder in seinem Auto auf dem Brauers Plain gegenüber dem Konzertrebau und langweilte sich. Er nahm das Mikrofon in die Hand. Die 14.6. Ja, mein Lieber. Ich bin wieder auf Posten, ich habe eine Bitte. Und die wäre? Kannst du mal eben einen von den beiden Männern vom Wachtresen ans Mikrofon holen und mit mir reden lassen? Gleich darauf meldete sich der Polizist. Brigadier? Hör mal, das ging vorhin alles ein bisschen bunt her. Was war denn nun genau los mit diesem Mann? Der Verhaftete ist betrunken. Das weiß ich selbst. Aber was sonst? Er behauptet, dass er auf dem Brauerspin jemanden zusammengefahren hätte. Einzelheiten? Der wäre blau gewesen. Wer? Den er zusammengefahren hat? Ja, Brigadier. Das Unfallopfer soll blau gewesen sein. So hat's der Mann gesagt. Ende. Doch hier hing das Mikrofon wieder unter das Armaturenbrett. Da steht die blaue Jungfer noch immer. Und sie schluchzt die ganze Zeit ins Taschentuch. Ich werde sie mir doch mal aus der Nähe ansehen müssen. Doch hier stieg aus und ging auf die Frau zu. Namens. Verschwinden Sie. Ich wollte Sie nur was fragen, Herr Frau. Ich bin von der Kripo. Er zeigte seine Polizeimarke. Meine Frau, Sie weinen. Sind Sie zufällig von einem Auto angefahren worden? Die Frau schluchzte wortlos weiter. Na, jetzt sagen Sie es schon. Das Heulen steht Ihnen gar nicht gut. Und außerdem kriegen Sie davon geschwollene Augen. Also, Sie wurden von einem Auto angefahren. Und davon haben Sie einen Schock bekommen, stimmt's? Nein. Ich habe auch keine geschwollenen Augen. Möchten Sie eine Zigarette? Ich rauche nicht auf der Straße. Wir können uns ja so lange in mein Auto setzen. Geben Sie schon her. Die Frau zog an ihrer Zigarette. Nun? Ich werde es Ihnen erzählen. Ich habe ein Verhältnis mit Herrn Duskate. Und er hat mir die Ehe versprochen. Ist das wahr? Schon ein Jahr dauert dieses Verhältnis und er wollte sich scheiden lassen. Tatsächlich. Die Frau putzte sich die Nase. Aber das zog sich in die Länge und deswegen bin ich heute Abend zu ihm gegangen. So. Und meine Frau Duskate öffnete mir die Tür. Sie fragte, was ich wollte. Und ich habe gesagt, ich bin die Freundin von ihrem Mann. Dann hat sie mich reingelassen. Dann hat sie ihren Mann gerufen und ich habe ihn glatt herausgefragt. Also, wie sieht's jetzt aus? Lässt du dich scheiden oder bleibst du hier? Aber der drehte sich bloß um, lief in die Küche, holte sich eine Flasche Geneva und trank sie hintereinander aus. So aus der Flasche. Ist nicht möglich. Und als die Flasche leer war, da ließ er sie fallen und rannte hinaus. Seine Frau machte mir Vorwürfe. Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Ich bin ihm nachgelaufen. Aber als ich auf die Straße kam, fuhr er gerade fort. So, so. Er konnte in seinem Zustand kaum fahren, aber er fuhr doch bis hierher. Und ich fuhr in meinem Wagen hinterher. Ich sah, wie er parkte. Sehen Sie? Da steht sein Wagen. Dieser Mercedes? Ja. Der Fiat, der dahinter steht, ist meiner. Ah ja, ich verstehe. Die Frau begann wieder zu schluchzen. Wenn er den Wagen nicht geparkt hätte, dann hätte ich ihn gar nicht gesehen. Ich wusste nämlich gar nicht, wohin er gefahren war. Ich bin eigentlich nur instinktiv in die Richtung gefahren, die er meist fuhr. Tja, und da hat er den Wagen also hier in die Parklücke gesetzt. Ganz umständlich, weil er so viel getrunken hatte. Ist Ihr Freund zufällig ein sehr großer Mann? 2,02 Meter und sehr breite Schultern. So breit! Dann werden Sie wohl noch eine Weile warten müssen. Denn er hat einen Kollegen von mir zusammengeschlagen. Die Frau guckte verständnislos. Naja, dann gehen Sie jetzt wohl besser nach Hause. Die Frau entfernte sich automatisch und doch hier ging zu seinem Wagen zurück. Der Wagen stand vor dem Lumpenkarren. Er schaute in den Rückspiegel. Die Lumpen bewegten sich. Der Rier stieg aus. Pennst du hier etwa? Naja, so ein bisschen. Ich ruhe mich aus. Willst du einen Schluck? Der Rier schob die hingehaltene Flasche beiseite. Jetzt erzähl mir mal, Pete. Hatte ich heute Abend vielleicht eine angefahren? Nö. Nee. Bestimmt nicht. Nein. Ja, meinst du vielleicht, dass ich dir was vormache? Das habe ich doch gar nicht nötig. Nur mal ganz unter uns, Pete. Hier wurde heute Abend ein Blauer angefahren. Und du bist blau. Wenn mich einer angefahren hätte, dann würde ich das auch sagen. Aber ich lasse mich nicht überfahren. Schon gar nicht von einem Mercedes. Aha. Es war also ein Mercedes. Ja, aber... Der hat mich noch nicht überfahren, der ist gegen den Signalmast da auf der Verkehrsinsel gefahren. Und das ist mir Schnuppe. Die Dinger stehen doch bloß im Weg. Ich fahre ja auch oft genug gegen so ein Mistding. Das kann man keinem anhängen. Der Rier sah sich den Mast aus der Nähe an. Im Mast brannte ein blaues Licht. In der Höhe einer Stoßstange war eine Delle. Aha. Der Rier ging zu dem Mercedes. Dessen Stoßstange hatte auch eine Delle. Ach so. Er setzte sich wieder in sein Auto und seufzte zufrieden. Er griff nach dem Mikrofon. Die 14.6. Ja, mein Lieber. Hallo, Sintje. Du sollst nicht immer mein Lieber zu mir sagen. Was sollen denn die Kollegen von uns denken? Nichts, mein Lieber. Schon was von Krebstra gehört? Blutunterlaufenes Kind, sonst nichts. Er ist schon unterwegs zu dir. Doch hier hängte das Mikrofon wieder an seinem Platz. So war das. Der Verhaftete war betrunken und ist gegen einen Mast gefahren. Er war so betrunken, dass er zwischen einem Mast und einem Menschen nicht mehr unterscheiden konnte. Er war überzeugt, einen Menschen angefahren zu haben. Und dafür wollte er büßen. Ihn quälte auch sein Schuldgefühl. Denn er hatte die Dame in Blau hinters Licht geführt und seine Ehefrau betrogen. Die Polizei aber wollte ihn nicht festnehmen. Als Krebstra das dann machen wollte, fürchtete der Mann plötzlich, sie könnten ihn nur wegen Trunkenheit am Steuer und fahrlässiger Tötung verurteilen. Deshalb schlug er Krebstra nieder. Betrunkene sind nun einmal unberechenbar. So ist das. Es klopfte an die Scheibe. Doch hier ließ Krebstra einsteigen. War nichts. Ich habe mich ganz schön blamiert. Und alles nur wegen dir. Das würde ich dir so schnell nicht vergessen. Tut mir leid, soll nicht wieder vorkommen. Solltest du mal wieder bewusstlos werden, dann... Dankeschön im Voraus. Na, was ist mit dem Heroin? Was für Heroin? Das Heroin, das hier geliefert werden sollte. Die große Sendung. Ach so, das Heroin. Ja, genau das Heroin. Schau mal da. Der Rier deutete mit dem Daumen. Ein Auto von den Stadtwerken steht da neben der Verkehrsinsel. Und jetzt schließt der Fahrer in seiner blauen Uniform die Klappe im Mast auf. Da, wo das blaue Licht brennt. Reibstra zuckte die Schultern. Tatsächlich. Nachts um 12. Was kontrolliert er denn da? Na, einfach so, ob das blaue Licht brennt. De Gier schüttelte den Kopf. Die blaue Lampe brennt, das sehe ich. Und du kannst es auch sehen. Demzufolge kann der Mann von den Stadtwerken das auch sehen. Aber trotzdem schließt er mit einem Spezialschlüssel die Klappe auf. Ja, was weiß ich. Vielleicht muss er fühlen, ob die Sicherungen noch in Ordnung sind. Vielleicht muss er die Kabel abstauben. Ja, wir können doch nicht wissen, was er da machen muss. Wenn der was abstaubt, dann sind es höchstens die Zellophanbeutel, die er jetzt aus dem Mast rausnimmt. Du rechts, ich links und entsichere deine Pistole. Der Mann von den Stadtwerken hielt auch eine Pistole in der Hand. Doch ehe ein Schuss sich lösen konnte, lag der Rier auf dem Boden und stieß mit den Füßen gegen das Bein des Mannes. Reibstra fing den Mann auf und gleich darauf klickten die Handschellen. So, das hätten wir. Sie hatten einen guten Fang gemacht, denn der Mann redete und tatsächlich ließ sich eine Verbindung zu Weber herstellen. Noch spät in der Nacht brach ein Einbrecher in der Villa ein, in der Cora Fischer, Ex-Malermodell und Ex-Gangsterbraut, ein so schmähliches Ende gefunden hatte. Niemand befand sich im Haus und der Einbrecher fand einen Koffer, den er mit Kleidern und Juwelen füllte. Einen Augenblick hatte er neben Coras Bett mit einem Gefühl von Übelkeit zu kämpfen, denn er konnte sich erinnern, wie sie dagelegen hatte. Mit dem Fahrrad fuhr er dann heim, den Koffer auf dem Gepäckträger. Zwei Beamte eines Streifenwagens sahen ihn, aber sie fuhren weiter. Nach 4 Uhr morgens. Mit einem Köfferchen auf dem Rad in dieser Gegend. Wo es nur Luxusvillen gibt. Aber seine Lichter brannten. Vorne und hinten. Ein Radfahrer mit ordentlicher Beleuchtung kann nichts Böses im Schilde führen. Am nächsten Vormittag bekam Reibstra durch die belastenden Aussagen des Mannes, den sie festgenommen hatten, in kürzester Zeit einen Haussuchungsbefehl für alle Räume, die Flym Weber gehörten. Am Nachmittag nahmen Reibstra und doch hier eine Reihe Kollegen vom Rauschgift und von der Abteilung Schwere Delikte mit und statteten in Zivil und zunächst ganz unauffällig dem Jatzcafé in Nordwijk einen Besuch ab. Der Adjutant und der Brigadier setzten sich in weiche Ledersessel an einen niedrigen Tisch und tranken Bier. Bald hatte Flym Weber sie entdeckt und kam zu ihnen. Also das ist doch die Höhe. Ihr schreckt wohl vor nichts zurück. Schönes Lokal haben Sie, mein Herr Weber, aber teuer. Wisst ihr, dass Fred im Krankenhaus liegt? Na, setzen Sie sich doch schon zu uns. Sie stehen da so ungemütlich rum. Weber setzte sich und schnalzte mit den Fingern. Die Bedienung brachte ihm etwas zu trinken. Sie sah hübsch aus und über den hohen Absätzen trug sie ein kurzes Röckchen. Sonst nichts. Wenn man bedenkt, dass Nordwijk bis vor kurzem ein kleines Fischerdorf war, die Männer liefen in dicken Pullovern rum und die Frauen in billigen Baumwollkleidern. Hören Sie, Freddy hat bei Ihnen versehentlich einen Umschlag liegen lassen. Deshalb bin ich hier. Doch hier legte den Umschlag auf den Tisch, Weber ergriff ihn hastig und schob ihn in die Tasche. Er wollte sich erheben. Sitzen bleiben. Wevers dicke, mit Ringen überladene Finger verkrampften sich um die Lehnen des Stuhls. Sein Gesäß schwebte über dem Polster. Wieso? Das ist mein Café. Und ich kann hier machen, was ich will. Sie sind verhaftet. Hocken Sie sich wieder hin. Verhaftet? Weswegen? Wegen eines ernsthaften Verdachts. Wir verdächtigen Sie des Rauschgifthandels, der Zuhälterei und des Unterhalts von Räumlichkeiten, in denen verbotene Glücksspiele gemacht werden. Weber schnaufte. Seine Wangen bebten. Nun hören Sie mal. Sie sind wohl übergeschnappt. Sie haben außerdem versucht, meinen Kollegen hier zu bestechen. Beamtenbestechung ist ebenfalls strafbar, falls Sie das noch nicht wissen sollten. Ach was, ihr seid doch allesamt korrupt. Oder lesen Sie keine Zeitung? Selbst die Kommissarische bilden da keine Ausnahme mehr. Für Geld tut ihr doch alles. Mit welchem Recht wollen Sie mich denn verhaften, wenn Sie mir nicht das Geringste beweisen können? Ruhe. Ich will noch was trinken. Fräulein. Die hübsche Bedienung mit dem Röckchen brachte eine Runde und später noch eine. Sie saßen an dem niedrigen Tischchen und beobachteten Weber. Er hat Angst. Die Sache läuft. Doch hier hat mal wieder ein gutes Drehbuch entworfen. Alles marschiert, wie er sich das vorgestellt hat. Hoffentlich geht's so weiter. Da schlüpfte durch die Drehtür eine schlanke Frauengestalt herein. Etwa 30 mochte sie sein. Die Frau war von hinreißender Schönheit. Das blonde Haar fiel in weichen Locken auf ihre Schultern. Es war Xian. Sie trug ein ausgefallenes Kleid aus Leinen mit chinesischen Motiven. Am Hals und an den Händen funkelten Edelsteine. Die Sachen hatten Cora Fischer gehört. Das ist Cora. Flam Weaver war bleich geworden und zitterte. Reibstra zog ein Papier aus der Tasche und überreichte es Weaver. Der Haussuchungsbefehl. Bleiben Sie nur sitzen. Wir werden uns inzwischen mal ein bisschen umsehen. Zuerst oben. Weaver spitzte, fluchte und sprudelte ein ganzes Buch unflätiger Wörter heraus. Reibstra winkte. Zwei Männer sprangen auf. Passt ihr beiden mal eine Weile auf diesen Herrn, ja? Reibstra und Dechir machten sich mit einem der anderen Beamten an die Arbeit. Eine Viertelstunde später standen sie in einem großen Zimmer und lehnten sich gegen die Täfelung aus exotischem Holz. Die Hände hatten sie in die Taschen gesteckt. Heikle Sache. Wenn wir nichts finden, haben wir uns ganz schön blamiert. Adjutant? Auf der Hand. Der Beamte zeigte auf das Eichenbrett über dem Kamin. Das habe ich schon gesehen. Fernöstliche Gipsfigur einer Frau, die auf der Seite liegt. Solche Figuren haben wir schon oft gehabt. Sie sind hohl und bilden ein ausgezeichnetes Versteck. Auf dem Schreibtisch des Kommissars steht auch so ein Ding. Aber wenn wir sie irgendwo entdecken, sind sie immer leer. Aber diese Figur ist nicht hohl. Reibstra blickte überrascht auf. Dechir nahm die Figur in die Hand und drehte sie um. Tatsächlich, die ist nicht hohl. Wie kommt das? Der Beamte prüfte das Gewicht mit der Hand. Ob es sein könnte? Dechir kratzte mit dem Zeigefinger an der Figur herum. Vorsichtig, es blättert ab. Siehst du? Na, diese Flocke wiegt etwa ein Gremmelchen. Gips blättert nicht so leicht ab. Das ist kein Gips. Du hältst jetzt ungefähr eine Viertelmillion in der Hand. Dechir zerrieb die Flocke und schnupfte etwas von dem Pulver. Er hat recht. Wir sind soweit. Alle festnehmen, die hier arbeiten, und Polizeiwagen vorfahren lassen. Gleich darauf kam ein Kriminalbeamter eilig ins Zimmer. Der Mann im Lokal, der Inhaber, hat wohl so etwas wie einen Nervenzusammenbruch. Er beschuldigt sich der Ermordung einer Cora Fischer und deutet ständig auf unsere Xian. Sieht übrigens fantastisch heute Abend aus, die Xian. Etwa 10 Stunden später räumte Dechir im Dienstzimmer des Kommissares ein, dass er sich vielleicht nicht ganz vorschriftsmäßig verhalten hatte. Aber dass Freddy seine Katze bedroht hatte, wurde als mildernder Umstand angesehen. Flam Weaver hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt und damit war der Fall erledigt. Reibstra stand am Fenster und betrachtete eine Geranie. Der Freddy hat noch nicht gestanden, aber das wird ihm nicht viel helfen. Sein Chef hat ihn als Mörder verpfiffen. Ob die Katze inzwischen wieder daheim sei, wollte der Kommissar es wissen. Wir haben ihn her. Sie hörten Die Katze des Brigadiers Dechir. Kriminalhörspiel von Peter Michel Ladiges nach 2 Kurzgeschichten von Jan-Willem van de Wetering. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Reibstra Charles Wirz, Dechir Matthias Bonnier, Ketchup Edgar Hoppe, Karate Michael Thomas, Leim Weber Hans Wieprächtiger, Fred Gerd Andresen, junge Frau Nina Danzeisen, blaue Pietje Robert Rathke. Und Friedrich von Bülow, Horst Hildebrand, Piet Klein, Christel Körner, Claudia Knupfer, Maria Majewski, Wolfgang Reinsch, Bettina Rockhor, Hans-Edgar Stecher, Andreas Serda und Bert Wesselmann. Ton Roland Seiler. Schnitt Christiane Köhler. Aufnahmeleitung Johannes Hertel. Regie Peter Michel Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1986.